Und nach 2 Tagen war Ostern und die Tage der süßen Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, nicht auf das Fest, dass nicht ein Aufruhr im Volke werde. Und da er zu Bethanien war in Simons des aussätzigen Hause und saß zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschten und köstlichen Nadenwasser, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden unwillig und sprachen: Was soll doch dieser Unrat? Man könnte das Wasser mehr denn um 300 Groschen verkauft haben und dasselbe den Armen geben, und murrten über sie. Jesus aber sprach: Lasst sie mit Frieden, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könntet ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie ist zuvor gekommen, meinen Leichnam zu salben, zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, das sie jetzt getan hat. Und Judas Ischariot, einer von den 12, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und verhießen ihm, das Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn füglich verriete. Und am ersten Tage der süßen Brote, da man das Osterlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, dass du das Osterlamm essest? Und er sandte seiner Jünger 2 und sprach zu ihnen: Gehet hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser, folget ihm nach. Und wo er eingeht, da spreche zu dem Hauswirt: Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gasthaus, darin ich das Osterlamm esse mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der gepflastert und bereitet ist, da selbst richtet für uns zu. Und die Jünger gingen aus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Am Abend aber kam er mit den 12. Und als sie zu Tische saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isset, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen: Bin ich's? Und der andere: Bin ich's? Er antwortete und sprach zu ihnen: Einer aus den 12, der mit mir in die Schüssel tauchet. Zwar des Menschen Sohn gehet hin, wie von ihm geschrieben stehet, wehe aber dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre demselben Menschen besser, dass er nie geboren wäre. Und indem sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Neuen Testaments, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich hinfort nicht trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis auf den Tag, da ich es neu trinke in dem Reich Gottes. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, ging sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet euch in dieser Nacht alle an mir ärgern, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm: Und wenn sie sich alle ärgerten, so wollte doch ich mich nicht ärgern. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe denn der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Ja, wenn ich auch mit dir sterben müsste, wollte ich dich nicht verleugnen. Desselben gleichen sagten sie alle. Und sie kamen zu dem Hofe mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hier, bis ich hingehe und bete. Und nahm zu sich Petrum und Jakobum und Johannem und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, enthaltet euch hier und wachet. Und ging ein wenig fürbaß, fiel auf die Erde und betete, dass, so es möglich wäre, die Stunde vorüberginge. Und sprach, Aber, mein Vater, es ist dir alles möglich, überhebe mich dieses Kelchs, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und kam und fand sie schlafend und sprach zu Petro, Simon, schläfst du? Vermöchtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam wieder und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voll Schlafs und wussten nicht, was sie ihm antworteten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, »Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschensohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Stehet auf, lasset uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nah.« Und alsobald, da er noch redete, kam herzu Judas, der Zwölfen einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den Hohepriestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, »Welchen ich küssen werde, der ist es, den greifet und führet ihn gewiss.« Und da er kam, trat er bald zu ihm und sprach zu ihm, »Rabbi, Rabbi!« und küsste ihn. Die aber legten ihre Hände an ihn und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihn ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehret, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber auf das die Schrift erfüllet werde.« Und die Jünger verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut, und die Jünglinge griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh bloß von ihnen. Und sie führten Jesum zu dem hohen Priester, dahin zusammengekommen waren alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne, bis hinein in des Hohenpriesters Palast. Und er war da und saß bei den Knechten und wärmte sich bei dem Licht. Aber die Hohenpriester und der ganze Rat suchten Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn zum Tode brächten, und fanden nichts. Viele gaben falsches Zeugnis wider ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und etliche standen auf und gaben falsches Zeugnis wider ihn und sprachen, »Wir haben gehört, dass er sagte, ich will den Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen andern bauen, der nicht mit Händen gemacht sei.« Aber ihr Zeugnis stimmte noch nicht überein. Und der Hohepriester stand auf unter sie und fragte Jesum und sprach, »Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen?« Er aber schwieg stille und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermal und sprach zu ihm, »Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten?« Jesus aber sprach, »Ich bin's, und ihr werdet sehen des Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken.« Da zerriss der Hohepriester seinen Rock und sprach, »Was bedürfen wir weiter zeugen? Ihr habt gehört die Gotteslästerung, was dünket euch?« Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen an etliche, ihn zu verspeien und zu verdecken sein Angesicht und mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, »Weissage uns!« Und die Knechte schlugen ihm ins Angesicht. Und Petrus war danieden im Palast, da kam des Hohepriesters Mägde eine, Und da sie sah Petrum sich wärmen, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesu von Nazareth? Er leugnete aber und sprach: Ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagest. Und er ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und hob abermal an zu sagen denen, die dabei standen: Dieser ist deren einer. Und er leugnete abermal. Und nach einer kleinen Weile sprachen abermal zu Petro, die dabei standen: Wahrlich, du bist deren einer, denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache lautet gleich also. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr saget. Und der Hahn krähte zum andern Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagte: Ehe der Hahn zweimal krähet, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er hob an zu weinen.